Erster, ich liebe Gott. Er hört meine Stimme und mein Gebet. Zweiter, er hört mir immer zu. Ich will mein ganzes Leben zu ihm beten. Dritter, ich hatte große Angst. Der Tod war sehr nah. Ich war sehr traurig. Vierter, dann habe ich zu Gott gerufen. Ich sagte, bitte, Gott, rette mein Leben. Fünfter, Gott ist gut und gerecht. Unser Gott hilft uns gerne. Sechster, Gott passt auf einfache Menschen auf. Ich war schwach, aber er half mir. Siebter, jetzt kann ich wieder ruhig sein. Gott war sehr gut zu mir. Achter, du hast mich vor dem Tod gerettet. Ich weine nicht mehr. Ich falle nicht. Neunter, ich lebe jetzt bei Gott. Ich gehe meinen Weg mit ihm. Zehnter, ich glaube an Gott. Ich war sehr traurig und am Ende. Elfter, in meiner Angst dachte ich, alle Menschen lügen. Zwölfter, was kann ich Gott geben? Er hat mir so viel Gutes getan. Dreizehnter, ich danke Gott für die Rettung. Ich rufe seinen Namen an. Vierzehnter, ich halte meine Versprechen an Gott. Alle Menschen sollen das sehen. Fünfzehnter, Gott liebt seine Freunde. Ihr Tod ist ihm wichtig. Sechzehnter, Gott, ich bin dein Diener. Du hast mich frei gemacht. Siebzehnter, ich bringe dir ein Dankgeschenk. Ich bete zu deinem Namen. Achtzehnter, ich halte meine Versprechen an Gott. Alle Menschen sollen das sehen. Neunzehnter, ich bin in Jerusalem. Ich bin in Gottes Haus. Lobt Gott.